Kurz noch ein technisches Detail, das bestimmt auch Ihre Bewunderung finden wird. Und herzlich willkommen zu Sanif Experiment Show. Ja, genau, die Experiment war, die Show ist jetzt mit den zwei süßen Mädels, Voices und Anni. Anni, okay. Als, ja, ich muss fragen, Anni ist heute das erste Mal da, Voices zum dritten. Und wir werden das Projekt vorstellen. Musik gibt's bei Voices und lasst euch einfach überraschen, jetzt darf Hagen auch noch was sagen. Ja, wir fahren erstmal ab und hören uns in 10 Minuten circa wieder. Da haben wir auch ein bisschen mehr getrunken, glaube ich. Bis später. Ja, genau, bitte ins Mikrofon sprechen. Ja, hallo, halli, hallo. Sunday Eve Show am Sonntag mit Voices und Annie. Ja, nicht lachen. Die erste Quasselstunde, nee, Quasselstunde wird es heute nie. Ein paar Minuten, wo wir hier die Damen vorstellen. Ich würde einfach mal darum bitten, Voices, Annie, sagt mal bitte was zu eurer Person. Hallo, guten Abend, würde ich erstmal sagen. Ja, Voices, du warst ja schon mal hier. Und ich meine, Dresden weiß ja, wer du bist, aber ich würde sagen, einfach nochmal kurz. Dresden weiß, wer ich bin? Ja, aber sicher. Na, wer denn? Ich denke mal schon alle. Du machst ja genügend Projekte hier und bist vertreten mit MySpace und Co., mit Colleen. Also ich denke schon, dass Dresden weiß, wer die Teen Voices ist. Aktuell, ne? Female Selection. Das Female. Ist aber auch eigentlich das einzigste Projekt, was momentan so läuft. Ist es das einzige? Ja, aktuell schon. Aktuell, was so mit Colleen als Partyprojekt läuft? Ja. Und Produktionsprojekt hast du ja heute hier deine Partnerin dabei. Genau. Und ja, da bin ich natürlich sehr daran interessiert, was das ist, was ihr plant, was ihr macht. Ich habe mir jetzt auf MySpace dann doch mal. Hast du dir mal angehört? Ich habe es mir angehört, ja. Schön. Und es hat mir auch sehr gefallen. Gefallen, ja? Ja. Inwiefern? Wie hat es dich jetzt berührt oder wie auch? Also, ich war sehr beeindruckt über die Stimme. Es klang sehr professionell, ja. Also, ich weiß nicht, wo ihr es aufgenommen habt, das bei dir zu Hause war, oder? Eigentlich quasi war es eine Home-Production, genau. Also für eine Home-Production wirklich Hut ab. Mhm. Tja, es kommt ja auch von... So, aber jetzt möchte ich sie gerne doch mal selber fragen und kennenlernen. Gerne. Und bitte darum, doch mal dich vorzustellen. Ja, Anni, ich bin Musikerin eigentlich so hauptsächlich, spiele Gitarre in der Band und bin halt seit Jahren Sängerin. Das ist eigentlich das Einzige, was man dazu sagen kann. Scheiße. Ich mache Musik in vielen Bereichen und wir haben uns halt zufällig, sind uns zufällig über den Weg gelaufen, sage ich mal, über das Internet, weil ich einfach neue Projekte gesucht habe mit Gesang, egal in welchem Bereich, Elektronik, Rock, und da bot sich das halt an. Und dann habt ihr einfach losgelegt und auf MySpace, gib nochmal bitte eure Seite durch oder deine Seite, Voices. MySpace? MySpace? Also, /me/voices. Okay. Und dort kann man aktuell wie viele Tracks von euch? Zwei. Sind es jetzt Tracks, okay. Genau, momentan haben wir zwei gemacht, probiert. Ich meine, es sind ja noch ein paar mehr drin, die anderen sind von dir vorher. Mhm. Und die zwei halt mit dir als Sängerin. Mhm. Nein, nicht nur Sängerin. Sondern? Also es gab jetzt Einflüsse, sagen wir mal, ich habe mich jetzt so auf diesen, bisschen mehr so diese Beats konzentriert. Mhm. Und vielleicht irgendwie noch eine Basslinie. Und die Anja hat so den Melodiepart übernommen, also Keyboard gespielt und natürlich die Gesangspart übernommen. Alles, was jetzt hier wegkommt. Okay. Aber du hast ja noch mit irgendwie gesungen in dem... In den zwei Songs nicht. Ich meine, der Gesang hat sich ja auch etwas reduziert. Mhm. Von daher war das jetzt noch nicht ganz so umfangreich. An manche mal Stellen sehen, was man probieren kann. War ich mir nicht sicher, ob da noch halt eine Back... Effekt irgendwie so. Okay. Nee. Das hat alles hier die eine übernommen. Wenn, dann war ich das alles. Und seid ihr mit den Tracks jetzt irgendwie schon an Labels herangetreten, um da das pressen zu lassen auf Vinyl oder in der Form? Nee, die sind ja noch ganz jung, sagen wir das mal so. Wie lange gibt's die jetzt, Anja? Vielleicht zwei Monate, so ungefähr. Hm. Es ist ja quasi noch ganz, ganz frisch. Wir haben das jetzt mal auf MySpace hochgestellt, um mal zu gucken, wie die Resonanz ist und überhaupt, um das mal ein bisschen published zu machen. Es war, aber ist eigentlich heraus entstanden aus einer, naja, aus Interesse und um einfach mal was zu probieren zusammen. Okay, und die Resonanz war? Ach, eigentlich ganz gut. Ich meine, gut, man muss jetzt sehen, weiß nicht, die Leute, die Anja jetzt kennen, die kennen sie ja eigentlich mehr aus einem anderen Gebiet, Genre. Und ich weiß nicht, ich musste vielleicht mal selber fragen, was sie da sagen irgendwie. wie sie das finden jetzt, diese, ich weiß nicht, andere Richtung, aber jetzt schon mit ein bisschen anderen Einflüssen. So, ne? Ja, also ist ja eigentlich ist schon jetzt, die sind ja ziemlich ruhig gehalten. Das ist jetzt mal eine Richtung, die man probiert hat. Also werden wir gucken, wo sich das hinbewegt. Weil es wäre natürlich schön, wenn es dann irgendwann doch eine... Wie nennt ihr eigentlich euer Projekt? Momentan laufen wir beide unter unseren eigenen... Genau. Okay. Wir müssen halt mal schauen, wie sich das entwickelt. Also bisher sind das echt so zwei Spaßsachen gewesen. Und die Resonanz auf meiner Seite zum Beispiel ist recht gut. Mhm. vielleicht entwickelt sich da halt mal mehr draus. Man muss halt gucken, diese kreative Phase quasi jetzt ausnutzen, solange es geht. Ne? Mhm. Ja, weil ich finde, dass so ein Vocal und eine Stimme einfach den Dreck runter macht. Gerade heutzutage, ja, also... Runder. Runter, habe ich verstanden. Nee, rund, also sprich aufpeppen. Und das im Club, man merkt es ja selber, wenn dort vokallastige Tracks gespielt werden, dass die Leute halt ganz anders reagieren, als wenn man fünf das Minuten stimmt. halt einen Loop hat. Mhm. Ja, klar. Obwohl die zwei Songs ja eigentlich schon, könnte man sich jetzt vorstellen, auf irgendeiner Compilation, die sind ja schon ein bisschen ruhiger, mehr so, sag ich mir jetzt als Chill, so auf dem Chill-Sampler, könnte man sich das jetzt vorstellen. Also interessiert wäre ich oder beziehungsweise neugierig, ob da Pläne sind, bei der nächsten Female Pressure eventuell die Anja als Selection, Sängerin. Selection meinst du? Was habe ich Female gesagt? Selection? Selection? Female Pressure ist aber auch. Okay. Oh, nee, die Selection. Wie komme ich auf Pressure? Ist auch ein Weib. Ist Sonntag. Ja, dass da vielleicht die Anja als Sängerin eingesetzt wird, um. Ist gar nicht so eine schlechte Idee, muss ich dir sagen, Krieg. Hm? Können wir uns, also ich meine, ist eine Überlegung auf alle Fälle wert und klar, gucken wir mal, wie wir das umsetzen können. Vielleicht noch 2-3 andere Lieder und dann... Ja, wenn man ein Set hat, so bestehend aus, also ich hab mir das auch überlegt, so 5-6 Songs, dann kann man das schon mal machen auf jeden Fall, aber ein bisschen was noch mehr nach vorn geht dann. Also wir gucken jetzt mal, was so demnächst kommt. Die ersten zwei, das sind halt echt so vorsichtige Versuche gewesen. Die sind ja noch relativ easy listening. So. Ja, die sind ja auch so heraus entstanden. Ja, einfach genau. So, was gerade irgendwie jetzt in die Hand kam jetzt für Akkorde und so. Und das ist halt draus geworden. Genau. Und wenn ein bisschen mehr da ist, dann kann man das sicher mal machen. Also wahrscheinlich auch dann instrumental mehr live machen. Genau. Dadurch, dass ich ja Gitarre spiele, ist das ja relativ simpel dann umzusetzen. Mal schauen. Okay, gut. Ich würde sagen, wir hören einfach noch mal ein bisschen weiter in den Track rein, der unten drunter läuft. Was lese ich da? Voices featuring Anni, Feel It? Oder? Was du willst. Ach nee, die Colleen ist es. Ah, stimmt. Ihr habt da, gut, die zwei werden wir definitiv in der Stunde noch anspielen. Da können wir dazu ja noch was sagen. Jetzt hören wir erst noch mal in den Mix rein von der Female Selection. Und ich sage einfach bis später. So, Und wie vorhin schon angekündigt, die Damen haben zwei Tracks von sich, oder genau die zwei Tracks, die auf MySpace auch zu hören sind, dabei. Die wollen wir natürlich jetzt spielen. Der erste wird Moa sein und ich würde einfach darum bitten, mal kurz was zu Moa zu sagen. Moa. Tja, Moa ist ein schwedischer Mädchenname. Fand ich ganz passend bei diesem Track, weil ich sozusagen Halbschwedin bin und wir irgendwie einen Namen brauchten und ich den Text geschrieben habe und er weiblich ist und überhaupt heißt es Moa, sozusagen. Also es gibt keine wirkliche Begründung, aber es passt halt irgendwie. Okay, sozusagen. Dann würde ich sagen, wir starten einfach mal rein. Nachdem werden wir dann über die nächsten viele reden und lasst euch einfach überraschen. Und jetzt Moa. Ja, Mic is on. Wir können mal kurz über den Track reden, der doch sehr schön, ach ja, gefühlsvoll. Sprachlos. Ne? Sprachlos, ja. Passend zu dem Sonntag, kurz vor sechs. Der ist schon schick so. Der ist auf jeden Fall schick. Einen haben wir ja noch, das Feel It. Und was gibt es denn dazu zu sagen? Da sind auf alle Fälle ein paar Gitarren mit dabei, ne? Eine Akustikgitarre auf alle Fälle. Ja. Die Anja gespielt hat. Schön. Genau. Ja, eigentlich geht es darum, dieses erste, wie soll man sagen, dieses erste Verliebtsein. Darum geht es da eigentlich so, wie das ist, das Gefühl, was man da hat, sozusagen. Kann man halt, muss man auch den Text hören, ist ja relativ prägnant, was man da, was ich da singe, so von daher. Okay, na dann lassen wir uns doch mal überraschen. Genau. Und ich würde sagen, starten wir ihn. Thank you. just feel me and you will know. So, das waren die zwei Tracks von den Mädels und da wir hier ein Telefon haben und sicherlich ganz, ganz viele Leute zuhören, die jetzt vielleicht Fragen haben oder was gewinnen möchten. Die Nummer ist die 320-54711. Ruft an, ihr habt noch 10 Minuten Zeit. Die Mädels sind ganz heiß drauf. Hot, ja. Und was gibt's zu gewinnen, die da? Na, die zwei Lieder natürlich. Genau. Schön, schön gebündelt in einer CD verpackt mit Papier. Schön, schön verpackt, genau. Und diejenigen, die sich nicht trauen anzurufen, das Ganze nochmal hören wollen, die Voice sagt jetzt, wo es das zu hören gibt. Auf der MySpace-Seite, auf meiner und bei der Anja. myspace.com/me-voices. Okay. Oder Anja? Ja, oder Anni-Style. Kann man ja mal googeln. Ja, kann man googeln. Beziehungsweise ihr geht einfach auf myspace.com/sundayeveshow und da, ich verspreche es, ist morgen diese Sendung online, sofern es keine Probleme hier im Sender gibt. Und da könnt ihr einfach alles nochmal hören, dieses schöne Interview. Ansonsten, ja, schalten wir wieder rein in diesen Mitschnitt von Voices, den sie mitgebracht hat. Das spule ich jetzt gleich mal ein bisschen vor und würde sagen, 10 Minuten noch Musik bei DJ Voices von der Female Selection. So, und da sind wir schon wieder fast am Ende unserer Sendung. Was massiv übersteuert hier. Ja, wir wollen natürlich noch Tschüss sagen. Die Mädels möchten Tschüss sagen und möchten noch darauf hinweisen, auf die Female Selection. Genau, die nächste. Tschüssi. 5. September, Wettbüro, alte Adresse. Und wir haben auf alle Fälle wieder einen sehr, sehr schicken Gast. Oh, ja, Hagen ist auch aufgewacht. Hagen, kannst du doch nochmal da hinstellen? Und ja, ich sag nur, ihr könnt euch erst, Quatsch, danke nochmal bei den Mädels hier fürs Dasein und könnt euch auf in 4 Wochen freuen. Sirt Marchese von Edwi Records ist am Start. Genau. Ich glaube, er wird sogar ein kleines instrumentales Instrument mitbringen, auf dem er seine Pop- und Klimperkünste euch zeigen wird. Ich hoffe doch. Zumindest wird Magister da live hier supporten. Ja, genau. Ich bedanke mich auch nochmal bei euch beiden und vor allen Dingen die zwei Tracks. Ich wünsche euch viel Erfolg, dass das weitergeht und dass das Projekt ausgebaut wird. Und auch viel Erfolg bei euch ist dir als DJ und mit der Female Selection. Grüße an dieser Stelle an die Colline, deine Female Selection Kumpeline. Ansonsten, ja, ihr habt Color Radio gehört, die Sandy Eve Show, die es auf myspace.com Sandy Eve Show nochmal zu hören gibt, Informationen, ach, weiß der Geier, und ihr könnt gern schreiben, Kritik äußern, Anregungen und beim nächsten Mal anrufen, geklingelt hat's nicht. Und ja, in 4 Wochen am 17.08. im Jahr 2008, ich sag Tschüss und ja, bye bye.